mehrfach intensive Gespräche geführt. Sie waren von staatlicher und kirchlicher Seite aus sehr sachlich und unvergleichlich ernst. Die wichtigsten Argumente des Staates sind die verschärfte allgemeine Weltlage, die Verpflichtungen unseres Landes innerhalb des Warschauer Paktes, die Verfassung der DDR und die Existenz von Bausoldaten, die Gewissensbedenken von Christen unter anderem Rechnung trägt. Nun ist die Frage, wie gehen wir mit solchen Neins als Christen um? Ich möchte an dieser Stelle die Losung des heutigen Tages aus den Herrnhuter Losungen lesen, weil es ja jetzt um die Antwort von Christen geht. Jesaja 29, der Herr spricht: Ich will auch zukünftig mit diesem Volk wunderbar umgehen, wunderbar, wunderbar. Und die Weisheit aller Weisen wird zunichte werden. Ich möchte diesen Satz ein wenig dolmetschen. Mit diesem Volk sind nicht nur wir Christen gemeint, sondern die gesamte Bevölkerung, aber auch wir Christen. Und dann heißt dieser Satz von Jesaja: Gott hat immer noch mindestens zwei Ideen im Hinterkopf, wenn wir ratlos geworden sind. Wir können es uns beim besten Willen nicht mehr denken oder vorstellen, wie es weitergehen soll. Und dann, im wörtlichen Sinne des Wortes, der Himmel allein weiß, warum und wie, plötzlich geht es wieder. Geht es vorwärts, wird es lockerer und positiver. Und alle klugen und verantwortlichen Gedanken von Nichtchristen und von Christen sind überflügelt, überboten. Das will Jesaja sagen, heute auch uns. Wie gehen wir mit den staatlichen Neins um? Von diesem Wort her würde ich sagen, ernst, aber locker. Ich bemühe mich ja mit mittelmäßigem Erfolg, Ihre Sprache etwas zu imitieren. Ich würde sagen, also ernst, aber nicht verbissen. Bonhoeffer hat leider nicht so sehr bekannt geworden, eine hervorragende Ethik hinterlassen. Mit meinen Worten gesagt, hat er Christen gelehrt, in kritischen Situationen unseres Pilgerweges dreierlei zu beachten. Einmal die Wirklichkeit unvoreingenommen beobachten. Zweitens auf Andersdenkende hören. Und drittens die Folgen im Voraus bis zu Ende denken. Das halte ich für so wichtig, dass ich es gleich nochmal sage. Wenn Christen in kritischen Phasen ihres Pilgerweges überlegen, wie sie verantwortlich handeln können, dann rät er dreierlei: Handelt nicht aus Prinzipien, sondern beobachtet unvoreingenommen die Wirklichkeit, immer wieder neu. Hört nicht nur auf eure Freunde und Gesinnungsgenossen, sondern hört auch auf Andersdenkende. Und verlasst euch nicht nur auf die Reinheit eurer Motive, sondern bedenkt auch die Folgen. Und wenn dies alles euch geläutert hat, wenn ihr also wisst, was ihr eigentlich tut, dann müsst ihr es tun. Vorher rate ich ab. Und nun kommt die entscheidende Frage: Sind die beiden Neins der Regierung zu dem Wehrersatzdienst im sozialen Bereich und zum Reservistendienst ohne Waffen von so einschneidender Bedeutung, dass für uns die Bekenntnissituation eintritt. Gott möge mir vergeben, wenn ich mich irre. Ich sage dazu nein. Ich habe zwei Gründe. Sie sind nicht zwingend, wie die meisten Gründe von Lebensproblemen. Der eine Grund ist, wir haben die Bausoldaten. Sie sind nicht ideal, aber sie sind eine Möglichkeit, unseren Alarmzeichenwillen zu realisieren. Und erlaubt bitte, dass ich das als Älterer einmal sage, ich möchte nicht Politiker sein. Ich weiß von Staatsmännern mancher Länder, dass sie gesagt haben, ich weiß genau, was ich tun muss. Und wenn ich dann in meine Dienststelle zurückkehre, dann sack ich zusammen, weil es irgendwie nicht geht. Und das macht mich kaputt. Damit möchte ich Folgendes sagen. Ihr habt das Recht, eurer Einstellung gemäß Alarm zu sagen, aber ich bitte euch, auch in ernster Arbeit zu lernen, wie schwer Politik für den Frieden auch in unserer Epoche zu realisieren ist. Letzter Punkt, was soll nun eigentlich werden? Das beschäftigt mich besonders. Und da erinnere ich mich wenigstens, ich sage wenigstens, weil es natürlich auch keine Patentlösung ist. Ich erinnere mich an diese selbe Kirche im Mai des vergangenen Jahres. Da war sie genauso voll von Jugendlichen. Und ich hatte genau dieselbe Angst, einer fällt um, wenn sie da so stehen. Das war der Abend mit Roger Schütz aus Taizé. Wir können Taizé nicht imitieren, aber wir können, jedenfalls ist das mein Angebot, wir können von Taizé zweierlei lernen und das halte ich für konkret und für positiv. Die Kirche, wenn sie nicht so voranschreiten kann durch staatliche Macht, wie sie es will, wird zurückgeführt zu ihrem Zentrum. Und das Zentrum ist der Gottesdienst und das Tun des Guten. In der Kirche wird alles Wichtige nur gelingen, wenn es nicht aus der Demonstration, sondern aus der Stille kommt. Ich weiß, dass das eine unpopuläre Sache ist. Aber ich muss es so sagen, die Kirche, die sich auf das Evangelium verlässt, vor ihm still wird, darin auch sich zu der Ohnmacht ihres Herrn bekennt, diese mit der Ohnmacht des Herrn solidarische Kirche ist die eigentliche Kirche, ist die starke Kirche. Und das Tun des Guten, das heißt einfach, wenn es im Wehrersatzdienst im sozialen Bereich nicht geht, dann wollen wir überlegen, wie es sonst gehen könnte, dass wir den Alten, den Schwachen, den Kranken, dort, wo es nötig ist, helfen. Und es sollte uns dazu doch einiges einfallen können. Das ist im Grunde genau das Gleiche, wie Bonhoeffer in Widerstand und Ergebung geschrieben hat. In kritischen Zeiten soll die Kirche sich verlassen auf das Beten und auf das Tun des Gerechten. Das heißt so viel wie das Tun des Guten. Das ist der Weg, den ich sehe. Niemand halte ihn für einen breiten Weg. Auch da sind Anstöße überhaupt nicht ausgeschlossen. Aber dann sind wir genau beim Zentrum. Und wenn die Kirche beim Zentrum ist, bei der Meditation und beim Tun des Guten, dann wäre es das erste Mal, wenn sie nicht mit neuem Leben lebte. Ich will auch in aller Zukunft mit den jungen Christen und den jungen Nichtchristen in der Deutschen Demokratischen Republik und anderswo wunderbar verfahren. Noch zweimal dieses ungewöhnlich gewordene Wort, wunderbar, wunderbar. Und alle verantwortlichen, guten Gedanken, die in eine Sackgasse geraten sind, die will ich überbieten, damit ihr lebt. Ihr werdet länger leben als wir. Das ist euer Recht. Was wir dazu tun können, innerhalb der Grenzen der Kirche, wenn ihr uns helft, bin ich einverstanden. Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. Wer kein Lied platt hat, kann alles nur auf das Wort Shalom singen. Die anderen können den Text singen. Erst noch einmal nur das Wort Shalom und dann den Text von unserem Lied Nummer 3. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, der Friede Gottes, Shalom, Shalom, der höher ist als alle Vernunft, Shalom, Shalom, bewahre eure Herzen und Sinnen, Shalom, Shalom, in Christus Jesus, unserem Herrn, Shalom. Und nochmal Shalom, im Kanon bitte. Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom, Shalom. Wir haben jetzt die Gelegenheit, Fragen, die schriftlich gestellt worden sind, hier durch dieses Podium beantwortet zu bekommen. Ich darf Ihnen euch zunächst vorstellen, die mit an diesem Tisch sitzen. Neben mir sitzt der Landesbischof Dr. Johannes Hempel, den habt ihr inzwischen kennengelernt. Neben dem Bischof sitzt ja, wir werden versuchen, es noch deutlicher zu machen. Neben dem Bischof sitzt Präsident Kurt Domsch, der Leiter unseres Landeskirchenamtes. Neben mir zur Linken sitzt Joachim Garstecki. Er ist Studienreferent für Friedensfragen bei der Theologischen Studienabteilung des Kirchenbundes in der DDR. Und neben ihm sitzt Harald Brettschneider, unser Landesjugendpfarrer. Wir haben nicht so sehr viel Zeit für die Beantwortung der Fragen. Deswegen bitte ich schon im Vorhinein um Entschuldigung dafür, dass wir ganz gewiss nicht alle Fragen beantworten können. Aber wir versuchen, unser Bestes zu tun, darum keine langen Vorreden. Die erste Frage: Inwieweit setzt sich die oberste Kirchenführung bei Staat und Regierung für den sozialen Friedensdienst ein? Dazu sind verschiedene Fragen gestellt worden. Ich lese davon nur diese eine vor. Der Bischof hat was dazu gesagt. Präsident Domsch wird dazu noch etwas sagen. Ergänzend zu dem, was der Landesbischof sagte, muss nach der jetzigen Gesprächslage die Dinge so gesehen werden, dass es bei den staatlichen Stellen bei der Bitte bleibt, um ständige Prüfung der Frage, wie die Baueinheiten so eingesetzt werden können, dass ihr Dienst als Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung und Friedensbereitschaft einen positiveren Inhalt erhält. Dies hat der Vorstand der Konferenz der Kirchenleitungen in Herrnhut zur Bundessynode so gesagt. Und ich füge persönlich hinzu, vielleicht wird der Dienst der Bausoldaten eines Tages ein Dienst, eine Arbeit für und bei Alten, Kranken und Behinderten. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, die sich beschäftigen mit dem Aufnäher Schwerter zu Flugscharen. Ich will diese Fragen einmal vorlesen. Wie kann man sich gegen das Verbot des Schildes Schwerter zu Pflugscharen in den Berufsschulen wehren? Mir geht es um das Zeichen Schwerter zu Pflugscharen, schreibt ein anderer. Wie legt die Kirche das genau aus? Gibt es Stellungnahmen der Regierung zu den Aufnähern? Ich bitte den Landesjugendpfarrer dazu Stellung zu nehmen. Wenn ich zunächst bei der Frage beginnen kann, was die Kirche genau dazu sagt, hat der Bischof, glaube ich, in trefflicher Weise ausgelegt, was wir mit den Aufnähern Schwerter zu Pflugscharen meinen, und ich möchte das nicht weiter ergänzen. Das Zweite, gibt es Stellungnahmen der Regierung zu den Aufnähern? Soweit ich es überblicke, der Regierung nicht, aber zumindest im Bereich unserer Bezirke haben sich die Vertreter zumindest des Bezirkes Dresden positiv dazu geäußert. Sie haben uns wissen lassen, dass das Material der letzten Friedensdekade ausgewogen gewesen ist. Kann man sich dagegen wehren in den Berufsschulen? Wir haben bis jetzt die Beobachtung gemacht, dass überall dort, wo konkrete Situationen uns genannt worden sind, nach Rücksprachen diese konkreten Situationen geklärt werden konnten. Und zum Beispiel in Zittau, wo es ziemliche Schwierigkeiten gegeben hat, dieser Aufnäher nun getragen werden kann. Mir ist dasselbe auch von der Berufsschule des Transformatoren in Röntgenberges bekannt. Eine Frage zu diesem Fragenbereich möchte ich noch einmal ausdrücklich stellen. Jemand schreibt darüber, dass er von seinem FDJ-Sekretär angesprochen sei und aufgefordert, den Aufnäher zu entfernen. Die Argumente aber wirkten in keiner Weise überzeugend und stehen ganz im Widerspruch zur sonstigen Argumentation für den Frieden. Ich bitte Sie, Herr Landesbischof, um Ihre Stellungnahme dazu und um die Auskunft, ob das Tragen dieses Aufnähers ungesetzlich ist. Das, finde ich, sollte man noch mal kurz sagen. Darf ich Sie, Präsident Dorms, bitten, das zu beantworten? Es gibt keine Gesetzlichkeit über die Tragen von Aufnähern oder nicht. Demnach kann es auch nicht gegen ein Gesetz verstoßen. Es gibt keine Gesetzlichkeit über das Tragen von Aufnähern. Das heißt, es kann auch nicht damit gegen ein Gesetz verstoßen werden. Man muss aber wissen, dass nach der Schulordnung der Lehrer bzw. der Schuldirektor bestimmt, was in der Schule vor sich geht und was nicht in der Schule vor sich gehen kann. Man muss aber wissen, dass der Schuldirektor in der Schule zu bestimmen hat, was in der Schule vor sich geht und was in der Schule nicht vor sich geht. Es hat in diesem Zusammenhang dann viele Diskussionen in den Schulen gegeben, bei denen aber nach entsprechender Eingabe unserer Kirchenleitung festgestellt worden ist, dass für Schüler, die die Aufnäher tragen, keine Konsequenzen aus dem Tragen der Aufnäher folgen dürfen. Also, es ist nicht berechtigt, wenn ein Schüler seinen Aufnäher trägt, ihn entweder eine Entlassung anzudrohen oder einen Verweis anzudrohen. Dies wäre allerdings ungesetzlich. Eine andere Frage. Ist die Möglichkeit des gewaltfreien Widerstandes beziehungsweise der sozialen Verteidigung eine reale Alternative zur Verteidigung durch Rüstung? Darf ich Sie, Herr Gastecki, bitten, die Frage zu beantworten? Diese Frage setzt voraus, dass ein Land durch einen Gegner militärisch besetzt wird. Und es ist sehr zu fragen, ob bei den wahrscheinlichen Kriegsbildern, die wir in einem möglichen atomaren Konflikt hätten, überhaupt ein Land besetzt wird. Im Kern besagt die Methode der sozialen Verteidigung, dass die Bevölkerung eines solchen Landes die Zusammenarbeit mit den Besatzern verweigert. Und ich glaube, dass dies im Blick auf die Gefahren des atomaren Rüstens und eines möglichen atomaren Krieges eine nicht realistische Annahme ist zurzeit für uns hier in der DDR. Was die Möglichkeit dieses Konzeptes angeht, muss man sagen, dass es eine sehr große demokratische Reife der Bevölkerung voraussetzt, eine sehr große politische Mündigkeit und eine sehr große Disziplin. Und ich habe den Eindruck, dass dies alles Dinge sind, die wir zurzeit nicht mit viel Erfolg praktizieren könnten. Von daher halte ich das Konzept der sozialen Verteidigung für uns in der DDR für keine sinnvolle Alternative zur militärischen Verteidigung, was nicht sagen soll, dass ich die militärische Verteidigung für eine sinnvolle politische Möglichkeit hielte. Hm. Eine weitere Frage. Ich bitte um eine kurze Information über die Kundgebung an der Frauenkirche, 21.50 Uhr, und eine Stellungnahme dazu, aber bitte keine Abwerbung. Wir haben hier in die Kreuzkirche eingeladen. Wir haben hier in die Kreuzkirche eingeladen, weil wir hier die Möglichkeit zum Sprechen haben. Und wir haben zum ökumenischen Friedensgebet hierher eingeladen, weil wir uns gesagt haben, hier haben wir sicherlich mehr Stille zum Gebet. Und ich hoffe, Sie fassen es nicht als ein Wort der Abwerbung auf, wenn ich sage, ich meine, dass wir hier auch die Verantwortung übernehmen können in der Kreuzkirche für das, was wir tun. Ich glaube, dem stimmen wir völlig zu. Eine weitere Frage. Muss man nicht den Wehrdienst verweigern, wenn man total für den Frieden überall ist, auch wenn es Konsequenzen nach sich zieht? Ich möchte die Frage dem Landesjugendpfarrer geben. Ich glaube, dass das so einfach nicht ist, dass es noch lang Nachdenkensbedarf, wenn einer zu solcher Entscheidung sich durchringt und wenn einer solche Frage stellt. Ich persönlich bin der Meinung, dass es in unserem Land momentan zwei gesetzliche Möglichkeiten gibt. Die einen, Leute, die auf Sicherheit setzen und auf das Gleichgewicht der Kräfte und die sagen, wir tun unseren Dienst in der Armee. Die anderen, die im Sinne von Signal, von Alarm, von Zeichen sagen, wir möchten ein Zeichen aufrichten und die sich deswegen für die Bausoldaten entscheiden. Sicher, es gibt auch noch die dritte Möglichkeit von einigen wahrgenommen, die nämlich sagen, wir möchten schon jetzt nach der Ethik leben, die in Zukunft die herrschende wird sein müssen, wenn wir überleben wollen. So hat es Friedrich von Weizsäcker mal gesagt. Und die dafür sich entscheiden, ins Gefängnis zu gehen. Ich meine, wer sich zu einer solchen Entscheidung durchringt, der muss das wirklich mit allen Konsequenzen im Sinne dessen, was wir vorhin gehört haben, vorneweg bedacht haben. Ich habe jetzt drei Fragen, die sich direkt an den Bischof wenden und auch auf seine Worte reagieren. Erste Frage, Herr Bischof. Waren Sie bei der NVA?